von Hans Magnus Enzensberger stehen auf unserem Programm, in einer Auswahl, die Hanjo Kesting zusammengestellt hat. Heute sind ein weiteres Mal frühe Gedichte zu hören, überwiegend aus den Sammelbänden Verteidigung der Wölfe und Landessprache, vermehrt aber durch einige später entstandene Texte. So taucht unversehens Karl Marx auf, der riesige, javebärtige Großvater, Symbolfigur der Politisierung aus den späten 60er Jahren. Ein weiteres Gedicht trägt den Titel »Die Furie«. Es war das Titelgedicht des Bandes »Die Furie des Verschwindens« von 1980. Das wichtigste darin angeschlagene Thema kann man als wachsende Fortschrittsskepsis bezeichnen. Auch das Gedicht »Weitere Gründe dafür, dass die Dichter lügen« gehört einer späteren Produktionszeit an. Es ist ein Gedicht über das Dichten. So umfasst die heutige Lesung Gedichte aus mehr als 20 Jahren, die den Wechsel der Themen und Tonlagen verdeutlichen, aber doch zugleich eine ungewöhnliche Einheitlichkeit des Stils. Bertolt Brecht und Gottfried Benn sind die sehr gegensätzlichen poetischen Paten Enzensbergers. Aber man findet bei ihm auch den Gestus der neuen Sachlichkeit, die Techniken der russischen Modernisten aus den 20er Jahren, die Sprachspiele der konkreten Poesie, die Visionen der Surrealisten, die Echos der deutschen Romantik, zuweilen auch eine sehr persönliche lyrische Intimität. Alles dies jedoch gepaart mit analytischer Kraft und hohem Formbewusstsein. In vielen Gedichten findet sich auch eine heimliche Mündlichkeit, sogar eine rhetorische Haltung. Sie kommt dem mündlichen Vortrag der öffentlichen Rezitation entgegen. Lyrik vorgelesen ist in dieser Sendereihe ein seltenes Experiment. Bei Enzensberger haben wir es gewagt. Seine Gedichte unter dem Titel Leuchtfeuer werden gelesen von Gerd Warmeling und Frank Arnold. Leuchtfeuer. 1. Dieses Feuer beweist nichts. Es leuchtet. Bedeutet, dort ist ein Feuer. Kennung, alle 30 Sekunden drei Blitze weiß. Funkfeuer, automatisch. Kennung SR. Nebelhorn, elektronisch gesteuert, alle 90 Sekunden Einstoß. 2. 50 Meter hoch über dem Meer, das Insektenauge, so groß wie ein Mensch. Fresnel-Linsen und Prismen, 4 Millionen Hefner-Kerzen, 20 Seemeilen Sicht, auch bei Dunst. 3. Dieser Turm aus Eisen ist rot und weiß und rot. Diese Schäre ist leer. Nur für Feuermeister und Lotsen drei Häuser, drei Schuppen aus Holz. Weiß und rot und weiß. Post einmal im Monat. Im Luf ein geborstener Wacholder, verkrüppelte Stachelbeerstauden. 4. Weiter bedeutet es nichts. Weiter verheißt es nichts. Keine Lösungen, keine Erlösung. Das Feuer dort leuchtet, ist nichts als ein Feuer. Bedeutet, dort ist ein Feuer. Dort ist der Ort, wo das Feuer ist. Dort, wo das Feuer ist, ist der Ort. Anweisung an Sisyphos. Was du tust, ist aussichtslos. Gut, du hast es begriffen. Gib es zu, aber finde dich nicht damit ab, Mann mit dem Stein. Niemand dankt dir. Kreidestriche, der Regen leckt sie gelangweilt auf, markieren den Tod. Freu dich nicht zu früh. Das Aussichtslose ist keine Karriere. Mit eigener Tragik duzen sich Wechselbälge, Vogelscheuchen, Auguren. Schweig. Sprich mit der Sonne ein Wort, während der Stein rollt, aber lab dich an deiner Ohnmacht nicht, sondern vermehre um einen Zentner den Zorn in der Welt, um ein Gran Es herrscht ein Mangel an Männern, das Aussichtslose tuend, stumm, ausraufend wie Gras die Hoffnung, ihr Gelächter, die Zukunft, rollend, rollend ihren Zorn auf die Berge. Geburtsanzeige. Wenn dieses Bündel auf die Welt geworfen wird, die Windeln sind noch nicht einmal gesäumt, der Pfarrer nimmt das Trinkgeld, eh er's tauft, doch seine Träume sind längst ausgeträumt, es ist verraten und verkauft. Wenn es die Zange noch am Schädel packt, verzehrt der Arzt bereits das Huhn, das es bezahlt, der Händler zieht die Tratte und es trieft von Tinte und von Blut der Stempel prahlt, es ist verzettelt und verbrieft. Wenn es im süßlichen Gestank der Klinik plärrt, beziffern die Strategen schon den Tag der Musterung, des Mords. Der Scharlatan drückt seinen Daumen unter den Vertrag, es ist versichert und vertan. Noch wiegt es wenig, hässlich, rot und zart, wie viel es netto abwirft, welcher Richtsatz gilt, was man es lehrt und was man ihm verbirgt. Die Zukunft ist vergriffen und gedrillt, es ist verworfen und verwirkt. Wenn es mit krummer Hand die Luft noch fremd begreift, steht fest, was es bezahlt für Milch und Telefon, der Gastarif, wenn es im grauen Bett erstickt und für das Weib, das es dann wäscht, der Lohn, es ist verbucht, verhängt, verstrickt. Wenn nicht das Bündel, das da jault und greint, die Grube überhäuft, den Groll vertreibt, was wir ihm zugerichtet, kalt zerrauft, mit unerhörter Schrift die schiere Zeit beschreibt, ist es verraten und verkauft. Rädelsführer. Etwas, woran man sich halten kann. Zum Beispiel Stacheldraht. Etwas Unvergängliches. Meinetwegen auf Stelzen. Ja, wer das hätte. Eine Stütze. Oder wenigstens im Kopf eine heile Welt. Sagen wir 3 Pfund Zement. Was wollt ihr? Ich bin geständig. Unter meinen Haaren will es nicht hart werden. Unter der Wolle getarnt mein konspirativer Apparat. Todfeind all dessen, was uns heilig zu sein hat. Und basta. 10 hoch 10 Zellen, wenn das nicht Hochverrat ist. Zu meiner Verteidigung habe ich nichts zu sagen. Fund im Schnee. Eine Feder, die hat mein Bruder verloren, der Rabe. 3 Tropfen Blut hat mein Vater vergossen, der Räuber. Ein Blatt ist in den Schnee gefallen vom Machandelbaum. Einen feinen Schuh von meiner Braut. Einen Brief vom Herrn Kanit Verstan. Einen Stein, einen Ring, einen Haufen Stroh, wo sie der Krieg begraben hat. Das ist lang her. Zerreiß den Brief. Zerreiß den Schuh. Schreib mit der Feder auf das Blatt weißer Stein, schwarzes Stroh, rote Spur. Ach, wie gut, dass ich nicht weiß, wie meine Braut, mein Land, mein Haus, wie mein Bruder, wie ich heiß. Schläferung. Lass mich heut Nacht in der Gitarre schlafen, in der verwunderten Gitarre der Nacht. Lass mich ruhen im zerbrochenen Holz, lass meine Hände schlafen auf ihren Seiten, meine verwunderten Hände lass schlafen. Das süße Holz. Lass meine Seiten, lass die Nacht auf den vergessenen Griffen ruhen, meine zerbrochenen Hände lass schlafen, auf den süßen Seiten im verwunderten Holz. Das leere Haus. Weh über den Wasserfleck in der Küche. Die verbogene Gießkanne und den Schlitten im Keller. Über das treue Schulheft von Anno 36. Über all die zerkratzten Tangoplatten. Über die Schuhschachteln voller Liebesbriefe. Wehe, wehe, wehe. Alles steht still. Eine riesige Rückblende. Nur wenn die S-Bahn vorbeifährt, zittern die Scheiben. Tot oder lebendig blicken wir über den Gartenzaun aus dem Fenster. Die Kaffeekanne mit der gesprungenen Schnaube wartet nicht auf uns. Zwischen den Wasserstandsmeldungen und dem Sportbericht legt der Diskjockey in meinem Kopf eine alte Platte auf. Wir sind nicht mehr da. Einwegflasche. Donnerwort. Im Staub liegt das Bügeleisen von damals und verkündet den ewigen Frieden. Bis der Bulldozer kommt. Einführung in die Handelskorrespondenz. Mit freundlichen Grüßen. Mit grämlichem Hüsteln. Mit christlichem Frösteln. Mit fiesen Grimassen. Mit geilen Finessen. Mit feistem Gewinsel. Mit schwülem Gefasel. Mit schweißigen Nüstern. Mit heiserem Schmatzen. Mit schleimigem Kitzeln, mit lüsternen Fratzen, mit fleischigen Küssen, mit schäumenden Fisteln, mit freudigem Geifern, mit scheußlichen Fotzen, mit fröhlichem Knirschen, mit kreischenden Flüchen, mit freundlichen Grüßen. Eins nach dem anderen. Zuerst der Schnee. Nach dem letzten Schnee die Erstgeburt. Nach den letzten Nachwehen die erste Kommunion. Nach dem letzten Dreck die erste Liebe. Nach dem letzten Wort die erste Hypothek. Nach dem letzten Pfennig der erste Weltkrieg. Nach dem letzten Aufgebot der erste Staatsanwalt. Nach der letzten Instanz der erste FC Nürnberg. Nach dem letzten Hemd die erste Hilfe. Nach dem letzten Schwachsinn die erste Geige. Nach der letzten Ehre der erste Hahnenschrei. Nach der letzten Scheiße zuletzt der erste Schnee. Nicht zutreffendes Streichen. Was deine Stimme so flach macht, so dünn und so blechern, das ist die Angst, etwas Falsches zu sagen. Oder immer dasselbe. Oder das zu sagen, was alle sagen. Oder etwas Unwichtiges. Oder Wehrloses. Oder etwas, das missverstanden werden könnte. Oder den falschen Leuten gefiele. Oder etwas Dummes. Oder etwas schon Dagewesenes, etwas Altes. Hast du es denn nicht satt? Aus lauter Angst? Aus lauter Angst vor der Angst, etwas Falsches zu sagen? Immer das Falsche zu sagen? Geburtsanzeige. Wenn dieses Bündel auf die Welt geworfen wird, die Windeln sind noch nicht einmal gesäumt, der Pfarrer nimmt das Trinkgeld, eh er's tauft, doch seine Träume sind längst ausgeträumt, es ist verraten und verkauft. Wenn es die Zange noch am Schädel packt, verzehrt der Arzt bereits das Huhn, das es bezahlt, der Händler zieht die Tratte und es trieft von Tinte und von Blut der Stempel prahlt,